nur Lehrer finden's grauenvoll. Sie haben an den Ohren Watte, denn wir sind zu laut bei Mathe. Schnupfen-Englisch ist der Hit, Disco-Lieder singen wir mit. Die Lehrer halten's nicht mehr aus, drum schicken sie uns oft nach Haus. Wollen wir nicht so früh aufstehen? Und wenn dann der Wecker geht, kommen wir trotzdem oft zu spät. Deutsch und Bio, das ist gut. Und Musik ist obercool. Doch die Pause ist der Hit. Da singen alle Schlümpfe mit. Ihr verrückten Schlümpfe, hört auf zu singen!